1, 2, 3, 4. Mädchen, bitte sag mir, wie findest du mich? Sag mir deine Meinung jetzt mal ganz ehrlich. Ich geh mal davon aus, du findest mich beschissen. Auch ohne eine Antwort kann ich das schon wissen. Denn das war schon immer die Meinung der Frauen. Wenn Typen wie ich sich sie mal anzusprechen trauen. Doch es gibt da was, das unterscheidet mich von jedem. Ich kenne nicht die Nationalhymne von Schweden. Du Gamla, du Fria, du Fjällhöger Nord. Du Tyster, du Glädjerika Sköna. Ja, Elsa, die fernaste Land und Major. Den Zoll, die Nebel, die Naengda Gröna. Ich merke sofort, das beeindruckt dich sehr. Und das vollkommen zu Recht, doch ich kann noch viel mehr. Ich weiß zum Beispiel, wo Atlantis liegt und wie man Kasparov im Schach besiegt. Doch dazu kenne ich von der Deutschen Bahn den gesamten neuen Bahnfahrplan. Ich weiß die Hauptstadt der Mongolei und den durchschnittlichen Niederschlag dort im Mai. Ich kenne den Grund für die Wurst in der Pelle. Ich kenne die Zeit Pi bis zur 800. Stelle. Ich weiß, wer Kennedys Mörder ist und auch wer immer heimlich auf die Klobrille misst. Jetzt weißt du Bescheid, wie toll ich bin, mit so nem Haufen Wissen in meinem Schädel drin. Und deiner ist zwar schöner, ich war erst ganz entzückt. Doch morgen geht mein Schiff, ich muss nach Schweden zurück. Du Gamla, du Fria, du Fjällhöger Nord. Du Tyster, du Glädjerika Sköna. Ja, Elsa, die fernaste Land, du Pajord. Die Zoll, die Nimmel, die Naengda Gröna. Du Fria, du Fjällhöger Nord. Du Tyster, du Glädjerika Sköna. Ja, Elsa, die Fjällhöger Nord.